Gott wird dich tragen, drum sei nicht verzagt. Treu ist der Hüter, der über dich wacht. Stark ist der Arm, der dein Leben gelenkt. Gott ist ein Gott, der Seinen gedenkt. Gott wird dich tragen mit Händen so lind. Er hat dich lieb, wie ein Vater sein Kind. Das steht im Glauben wie Felsen so fest. Gott ist ein Gott, der uns nimmer verlässt. Gott wird dich tragen, wenn einsam du gehst. Gott wird dich hören, wenn weinend du flehst. Glaub es, wie bang dir der Morgen auch graut. Gott ist ein Gott, dem man kindlich vertraut. Gott wird dich tragen mit Händen so lind. Er hat dich lieb, wie ein Vater sein Kind. Das steht im Glauben wie Felsen so fest. Gott ist ein Gott, der uns nimmer verlässt. Gott wird dich tragen durch Tage der Not. Gott wird dir beistehen in Alter und Tod. Fest steht das Wort, ob auch alles zerstreut. Gott ist ein Gott, der in Ewigkeit bleibt. Gott wird dich tragen mit Händen so lind. Er hat dich lieb, wie ein Vater sein Kind. Das steht im Glauben wie Felsen so fest. Gott ist ein Gott, der uns nimmer verlässt.